Die Gruppe Agitprop aus Finnland ist die erste Gruppe der politischen finnischen Singebewegung, Veteranen unter den inzwischen über 100 Singegruppen Finnlands. Sie besteht seit 4,5 Jahren. Sie tritt bei Veranstaltungen der demokratischen Organisationen auf, bei Gewerkschaften, Studenten, der Kommunistischen Partei, der Jugend. Manche von euch kennen sie vielleicht vom Festival des politischen Liedes in Berlin, DDR, wo sie 1971 und 1972 vertreten waren, oder auch von den 10. Weltfestspielen. Im Juni 1973, also 3 Monate vor dem faschistischen Putsch, sangen sie auf einem Festival in Santiago de Chile. Die Gruppe wird ihre Lieder im Folgenden selber ansagen.